Rose Bernd, ein Schauspiel von Gerhard Hauptmann. Für den Funk bearbeitet von Otto Heinrich Kühner. Regie Gustav Burmeister. Im Wald und auf der Heide, da such ich meine Freude. Ich bin ein Jägersmann, ich bin... Immer sing mit, Rose. So ein schöner Maimorgen. Ich kann ja nicht singen, Herr Flamm. Du sollst nicht immer Herr Flamm sagen. Sag Christoph. Mädel, ruck, ruck, ruck an meine grüne Seite. Die Kirchleute kommen ja gleich, Herr Flamm. Und mein Haar ist noch ganz durcheinander. Lass sie kommen. Ach, Rose, ich wünschte, du wärst meine Frau. Oh, jämmer, Herr Flamm. Bei Gott, Rose. Aber nee, nee. Bei Gott, Rose. Sieh mal, ich bin ein verflucht eigentümlicher Kerl. Ich hab meine Frau ganz verflucht gerne, siehst du wohl. Ich tät egal, ganz in der Erde sind. Ich hab meine Frau ganz verflucht gerne, sag ich dir, aber das geht's ja gar nicht an. Nee, über ihn aber auch, Herr Flamm. Ach, Mädel, du bist ein bildschönes Wahnzimmer. Sieh mal an, meine Frau, das ist so eine eigentümliche Geschichte mit ihr und mir. Das lässt sich gar nicht so einfach auseinanderpolken. Weißt du ja doch, sie ist krank. Sie liegt seit geschlagenen 9 Jahren im Bett oder kriecht vielleicht mal in den Rollstuhl heraus. Na zum Donnerwetter, was soll mir denn das nützen? Komm her. Die Kirchleute kommen. Denkt niemand, an was hast du denn heute so mit der Kirchleiten? Weil August doch auch in der Kirche ist. Na, die Mucker sind immer in der Kirche. Wo soll denn der Mucker anders sein? Rose, es ist doch noch nicht einmal 10:30. Wenn's aus ist, fängt doch hoch's Läuten an. Was ist denn nun los, Rose? Du weißt doch, wie ernst mir die Sache ist. Herr Christoph, Sie sind also gut mit mir, aber das geht doch halt nicht, Herr Flamm. Uns muss doch einmal auch ein Ende haben, der August... Himmelschock, schwere Brett, nicht noch mal. Hat denn der schwere Nutzmucker nicht Zeit? Bleibt für den Kerl nicht noch zu viel übrig? Nee, Mädel, den führt dich gehörig ab. Ich hab wohl lange genug hingehalten. Über 2 Jahre wart er nur schon. Nun drängt er mich einmal. Uns kann auch nur wirklich so nicht mehr gehen. Das ist alles Unsinn. Versteht ihr mich? Bis jetzt hast du für deinen Vater geschuft. Du hast gar keine Ahnung, was Leben heißt. Und jetzt willst du dich auch noch bei dem Buchbinder vorspannen? Herr Flamm, wenn Sie in solchen Umständen wären, Sie möchten wohl auch anderer Meinung sein. Ich weiß, wie wackelig der Vater ist. Und dann ist das halt auch sein Lieblingsgedanke, dass endlich einmal nur eine Ordnung wird. Da soll doch dein Vater den Keil August heiraten, wenn er so vernarrt ist in den Menschen. Er ist ja förmlich verbohrt in den Menschen, das streift er schon an Besessenheit. Sie sind ihm ungerecht, Herr Flamm. Ich kann die Gebetsbuchvisage nicht riechen. Er kostet mich Überwindung der Menschen. Nee, Christoph, reden Sie bloß nie so. Das darf ich wahrhaftigen Gott nicht mit anhören. August hat auch ausgestanden genug. Dem seine Krankheit und dem sei Unglück, das tut denn ja in der Seele leid. Dann kannst du ja auch einen Zuchthäusler heiraten, aus Mitleid oder aus Blödigkeit. Du solltest deinem Vater gehörig was aufmucken. Was geht denn dem August ab? Sag mal. Ich will nie. Uns muss er mal sein, Herr Flamm. Was da geschehen ist, bereue ich nicht. Aber es geht und geht nun nimmer so weiter. Es geht nimmer? Sag mal, was heißt denn das? Halt, weil's eben einmal nicht anders ist. Hinziehen kann ich nun nicht mehr länger. Das leid auch der Vater weiter nie. Und er hat auch deswegen ganz recht in der Sache. Ja, dann ist jetzt weiter nicht viel zu machen. Es ist Zeit. Ich muss nur nach Hause gehen. Ich sehe auch, es kommt eins. Dann muss ich erst recht gehen. Ich werde mir jedenfalls der Knarrer wieder umhängen. So. Hut und Piepe. Nur können Sie kommen wegen mir. Ich werde also tun, als arbeite ich und werde haken. Auf Wiedersehen. Adieu, Rose. Adieu, Herr Flamm. Tag, Bernd Rose. Tag, Streckmann. Wo kommst du denn her? Aus der Kirche? Ich hab mich zeitlich fortgemacht. Wegen was denn? Kannst nie aushalten, die Predigt. Alter, weil es ja so schön heute draußen ist. Du hast wohl Ohrsenden genug auf dem Puckel? Du kennst doch deswegen was abbeten gehen. Mit unserem Herrgott stehe ich sehr gut. Er nimmt's dir sehr genau mit meinen Sünden. Na, na. Er bekümmert sich nicht viel um mich. Ein eingebildeter Laps bist du. Wenn du ein richtiger Mann bist, da hier, da brauchst du dein Weib daheim nicht durchprügeln. Erst gerade. Erst recht. Das gehört sich also. Euch Weibern muss man am Meister zeigen. Ah, bild da auch keine Schwachheit, oh, nein. Da bin ich auch stets immer zum Ziele gekommen. Die Leute sagen, du willst wegziehen von Flamm. Ich bin du bei Flamm weiter gar nicht in Dienst. Du siehst ja, ich habe wohl anderes zu tun. Du hast doch erst gestern bei Flamm geholfen. Meinswegen. Ich helfe nie. Bekümmert ihr euch auch um eure Sachen. Ist wahr? Der Vater ist umgezogen? Zu wem denn? Zu Augusten, ins Lachmannsche Haus. Das hat August erst noch gar nicht gekauft. Da wissen sie mehr wie ich, die Leute. Was sie sagen euch jetzt, ihr wollt bald eine Hochzeit machen. Ah, red ihr meinswegen immer zu. Recht hast du. Das kommt auch noch immer zurecht. Brachtmehl wie du, hat's nie ängstlich mit heiraten. Die soll sich erst richtig ausamüsieren. Was wird man, Rose? Du hast wohl auch oft schon nach mir geschielt. Hm? Na, komm her. Bild dir nicht ein, Streckmann, bleib mir vom Leib. Ach, wärst doch. Streckmann, ich hab dir schon gesagt, ich will von euch ganzen Mannsvolk nicht wissen. Geh weg! Was tue ich da denn? Oh, wart doch, du kommst mir schon noch einmal und magst du doch noch so sehr scheinheilig tun. Zum Beispiel, der Kirschbaum da hier, da hat eine Flinte gehangen vorhin. Was rätst du? Nichte. Ich sag weiter nicht. Aber wo einer gar keine Ahnung dran hat und tut damit gar keine Ader nie dran denken, da tut sich ja so eine Schauderhaft. Was hast du gesagt? Ich sagte, Asuene. Was heißt das, Asuene? Das heißt weiter nicht. Ich werde mir mein Recht schon verschaffen da hier. Was denn? Was hat's denn? Warum soll man Leuten kein X-Ferrer U machen? Weshalb nicht? Aber freilich, einer wie ich bin, der weiß Bescheid. Glaubst du es? Ich hab das schon immer gewusst. Ich hab euch ja beobachtet, vorhin. Das ist eine Lüge! Du hast nicht gesehen! Was? Nicht gesehen? Wenn das nie der Gutsherr und Leutnant Flamm war. Streckmann, ich schlag dir den Schädel ein. Na was denn? Du wirst doch nicht etwa. Darf ich ja so ein Kerl sowas rausnehmen? Du nimmst da was raus, ich nahm nicht raus. Ich will mir ja gerne genug auch was rausnehmen. Oder Flamm hinreicht, da komm ich auch noch mit. Ich hab mich mein Lebtag ordentlich gehalten. Soll einer kommen und red mir was nach? Ja, deswegen brauchst du keinen so einen Lärmmacher. Die Kirchleute kommen. Sie läuten schon. Du kannst umgänglich mit deinen Menschen sein. Ihr tut ja gerade vor Hochmut Platzer. Als hättet ihr es frommt und mit dem Löffel gefressen. Keil August, der Vater, und du dazu. Ist das nie August, der dort kommt und der Vater? Freilich. Das sind die zwei Bäder. Sie stiefeln gerade ums Pfarrgärtler rum. Ja, was denn? Du meinst wohl, ich sollte mich fortmachen. Vor den Gebetbichler hängst, da fürchte ich mich nicht. Streckmann! Ich hab mir 12 Taler übrig. Ich geb dir mein ganzes bissel. Ich bring dir schon Feller für Pfennig. Streckmann, noch hab du da Barmen. Ich nehm kein Geld. Streckmann, um alles in der Welt, nee. Nun möchte ich bloß sehen, ob du wirst zur Vernunft kommen. Wenn das eh Mensch im Dorf da fährt. Das leid bei dir, das braucht kein Mensch wissen. Du brauchst bloß nicht drauf anlegen. Hört keiner nicht. Hallo, was denn? Ich bin eben vernarrt, dich. In welches Frauvolk tätst du nicht vernarrt sein? Na gut, das kann ich nicht ändern da hier. Wo uns eins hinkommt mit der Dreschmaschine auf allen Gittern im Land herum, da braucht einer ohne für Nachrede sorgen. Ich weiß am besten, wie es mit mir steht. Ehe Flamm kam, von Augusten rede ich nicht. Da hatte ich schon ein Auge auf dich geschmissen. Was ich da dran gewirkt habe, das weiß keiner nicht. Aber soll mich der Teufel erschlich holen? Es kommt, wie es kommt, Rose. So Spaß, ist weiter jetzt mit mir nicht. Ist das nicht die Rose? Jawohl, Vater Bernd. Das ist dem Mädel nie auszutreiben. Wenn sie über sie kommt, muss er rackern gehen. Sie ist nur Wochentags oder an Feiertage. Ist in der Woche denn nicht Zeit dazu? Das ist wahr. Du übertreibst, Rose, das ist nicht nötig. Wenn das unser guter Pastor sehe, was steht denn hier an der Seele, bekäme er Traute gewiss seinen Augen nicht. Er hat doch wieder gefragt nach dir. Es heißt ja auch, er will sie für Wirtschaftern annehmen. Ach, das ist ja Streckmann. Also lang, wie er ist. Nur also, August, er soll bald eine fröhliche Hochzeit machen. Nun ja, wie Gott eben Segen verleiht. Auf eine fröhliche Hochzeit. Komm her, trink einen Schluck. Trinke mal mit, auf eine fröhliche Hochzeit. Die soll Gott geben. Darauf braucht man nicht trinken. Und kleine Augustler soll er geben, dass der Großvater kann seine Freude erleben. Und der Älteste von allen soll Schulze werden. Du bist ja recht spassig aufgelegt. Das stimmt auch. Ich kenne dir einen Brennstein um Arme. Auch immer rein. Ja, das ist wohl der Vater Bernd, unser Waisenrat und Kirchenvorsteher. Wir wollten gern Herr Leutnant sprechen. Schönen guten Tag, Vater Bernd. Guten Morgen, Frau Leutnant. Mein Mann war vorhin in der Yachtkammer drinne. Ah, da ist ja auch der Herr Schwiegersohn. Jawohl, mit Gottes Hilfe, Frau Flamm. Guten Tag, Herr Keil. Na, dann nehmen Sie auch Platz. Ich sitze ja schon, wenn auch im Rollstuhl. Da wollen Sie wohl die Hochzeit anmelden? Nun soll's wohl endlich einmal vor sich gehen. Jawohl. Es ist Gott sei Dank nur soweit. Das freut mich. Da hat sich der Rose nur entschlossen. Jawohl. Sie hat ja langes Gewirrige gemacht. Jetzt drängt sie dazu aus freien Stücken. Lieber heute wie morgen soll Hochzeit sein. Das freut mich, Herr Keil. Das freut mich, Vater Bernd. Christoph! Ich denke, mein Mann wird gleich kommen. Also wäre das nur O ins Gleise gebracht. Na, Vater Bernd, da könnt ihr von Glück sagen. Ja, da kann ich mein Haupt ganz geruhigt hinlegen. Und wenn's flugs zum letzten Schlaf ist. Wisst ihr denn überhaupt, Vater Bernd, dass mein Mann seine Standesamtssachen abgibt? Ach nee. Eure Rose wird er wohl schwerlich noch trauen. Christoph! Zur Stelle, sofort! Standesamtliche Sachen! Jawohl, Herrgott, ja! Ach, da ist ja der Vater Bernd. Jawohl, Herr Flamm, wir sind hergekommen, wir wollten... Geduld! Nicht... Wenn ihr Standesamt geschlossen habt, Vater Bernd, da solltet ihr lieber eine Weile noch warten. Mein Nachfolger wird Rheinland-Steckel sein, der nimmt das bedeutend feierlicher. Nee, Christoph, was redst denn du da für Zeig? Herr Leutnant, ich will eine Trauung anmelden. Ich bin mit der Hilfe Gottes bereit, in den Stand der heiligen Ehe zu treten. Das wohl nicht märchlich. Passiert denn das so? Was geht denn das dich an, Christoph? Nee, nee. Lass du doch den Menschen geruhigt heiraten. Wenn's dem Manne nachginge, Vater Bernd, da gibt's nichts wie bloß ledige Mansen und Weibsbilder. Die Ehe ist auch bloß ein Gimpelfang. Sie sind doch der Buchbinder August Keil. Zu denen? Sie wohnen in Wandriss drüben und haben das Lachmannsche Haus gekauft. Zu denen? Sie wollen einen Buchladen einrichten. Ein Buch- und Papierladen, ja, vielleicht. Hauptsächlich denkt er Erbauungsschriften. Na, dann wollen wir da mal. Ich bin ja wohl überflüssig. Ich halte mich der erst in der Jagdkammer auf. Sie wollen also. Da fehlt ja die Braut. Wie denn? Die Braut ist wohl widerspenstig. Wir seien uns einig, so viel ich weiß. Ich gehe und hole sie herzu, Herr Flamm. Unsinn, das eilt ja deswegen noch nicht. Naja. Macht, was ihr wollt. Ich will mir doch aber vorher noch eine Pfeife angucken. Rauchen Sie auch, Herr Kerl? Nee. Und auch Schnupfen nicht? Nee. Und Sie trinken kein Bier, kein Schnaps, kein Wein? Nein, nichts, außer dem Wein beim Abendmahl. Eiserne Grundsätze. Musterhaft. Sie quacksalbern manchmal zum Zeitvertreib. Nein, ich dachte, Sie heilen vielleicht durch Gebet. Mir ist so, als hätte ich gehört von der Sache. Das wäre wohl was anderes als Quacksalberei. Wieso? Der Glaube kann Berge versetzen und was man bittet im rechten Geist, da ist der Vater auch heute noch allmächtig. Herein, in drei Deibels Namen. Da bin ich wieder und hab Rose mitgebracht. Schön. Warten einen kleinen Augenblick. Ich komm gleich wieder. Was hat denn der Streckmann zu dir gesagt? Wer denn? Nee, Vater. Der Streckmann draußen. Hat doch immer nicht reingeredet. Nee, was soll auch in mich reingeredet haben? Das frage ich dich eben. Und ich weiß eben nicht. Du sollst dich mit so einem Schubjack nie einlassen. Kann ich was dafür, wenn er mit mir redet? Ja, das ist es doch, dass er mit dir geredet hat. Nur wenn noch. Da habe ich nicht drauf gehört. Den Streckmann, den werde ich noch ein bisschen anzeigen. Ich werde noch mal ein bisschen verklagen. Da wir vorhin vorübergingen, wo wir arbeiten tun mit der Dreschmaschine, da hat er uns irgendwas nachgerufen. Was habe ich bloß eben nicht deutlich gehört? Wenn ein Mädel mit dem zwei Worte redet, da ist so ihr guter Ruf schon zu schanden. Da suchst du da auch eine bessere aus. Still, da kommt der Herr Flamm wieder. Ja, da bin ich wieder. Was steht also zu Diensten? Wann soll nun also die Trauung sein? Was gibt's denn? Ihr seid wohl nicht einig miteinander. Die Sache wird jetzt in Ordnung gebracht. Ich habe gewiss nichts dagegen, Kai. Also, wann soll die Sache stattfinden? Also bald, wie es eben möglich wäre, dachte man halt. Ja, in 4-5 Wochen. Jawohl, wenn es sein könnte. Schon? In 4-5 Wochen? Jawohl, Herr Flamm. Dann bitte ich um den genauen Termin. Es geht ja nicht übers Knie Sie zu brechen. Doch gut, noch ein bisschen Zeit. Was meinst du? Was meinen Sie, wollte ich sagen? Wir kennen uns ja von Kindheit an. Aber wenn eine Braut ist, duzt man nicht mehr. Also bitte. Sie ist scheinbar nicht einverstanden. Nur also, lebt wohl und gesund, Vater. Hier bleibst du, August, sag ich dir bloß. Und du, Rose, hier will ich mal was sagen. Entweder oder. Verstehst du mich? Ich habe lange Geduld gehabt mit dir. Und August auch mehr wie nötig war. Wir haben deine Mucken auf uns genommen. Wir dachten immer, Geduld, Geduld, unser Herrgott wird sie schon zur Vernunft bringen. Aber es wird immer schlimmer und schlimmer mit dir. Vor 3 Tagen hast du es mir in die Hand gelobt und hast August ein O die Hand drauf gegeben. Und heute willst du davon wieder nichts wissen. Ja, was hieß denn das? Was denkst denn du eigentlich von dir? Na, Vater Bern, immer sanftmütig sein. Ach, Herr Leutnant, Sie kennen die Geschichte nicht. Will ein Mädel an Ehrenmann so hinzerren und rumreißen, da kann sie nicht meine Tochter sein. Rose, was hast du mir vorzuwerfen? Weshalb bist du jetzt also schlecht gegen mich? Ich habe zwar nie kein Vertrauen in mein Glück nicht gehabt, ich bin eben bestimmt zum Unglück. Weil es im Waisenhaus aufgewachsen hat, keine Häuslichkeit niemals gekannt, mag sein, dass ich nicht der Schönste bin. Ich habe dich gefragt, du hast ja gesagt. Aufs Inwendige kommt's an. Gott sieht aufs Herze. Du wirst aber noch einmal bitter bereuen. So weit hast du es also gebracht, dass er wegläuft. Rose, der August, der ist meine Stütze gewesen, lang ehe er um dich hat angehalten. Da ich krank war und nicht erwerben konnte und keiner sich um uns bekümmern tat. Er hat ein bisschen Brot mit uns geteilt. Ich will ja, ihr könnt mir doch Zeit lassen. Er hat dir 3 Jahre lang Zeit gelassen. Nur hat er genug. Wer will's denn verdenken? Alles hat eine Grenze, recht hat er damit. Aber sieh du, wo du bleibst. Ich mag mit dir auch keinen Schaden nicht mehr machen. Na, schockschwere Brett nicht nochmal. Rose, du wirst dir doch aus dem Geschwafel nichts draus machen, Rose. Ich weiß, was ich will. Und ich werde es auch schon durchsetzen. Und wenn es nicht ist, da ist auch weiter nichts. Natürlicherweise. Warum denn nicht? Rose. Rose, hörst du denn nicht? Wir müssen uns hinterm Fuhrwerk treffen. Ich muss alles noch mal bereden mit dir. Nie und nimmer. Meine Frau ist in der Jagdkammer drin. Hier geht's nicht. Nie und nimmer, Herr Flamm. Du willst uns wohl alle miteinander verrückt machen. Ich laufe da nun schon 4 Wochen nach und will ein vernünftiges Wort mit dir sprechen. Du tust ja, als wenn ich aussätzig wäre. Und dann kommen dann solche Geschichten. Und wenn das noch 10-mal so schlimm kommt, da hier. Immer schlagt auf mir rum. Ich verdiene das nie besser. Immer putzt euch an mir eure Stiefel nach. Reiz mich, jungen Donnerweiber, noch mal! Was ist denn geschehen? Rose. Was hat denn der Mann? Ach, liebe Frau Flamm, ich bin doch zu unglücklich. Oh, sag mal, du Jemerschnee, Mädel, was ist denn? Du bist ja rein umgewandelt. Immer spricht dich aus, erleichter dich. Willst du den August nicht heiraten oder steckt dir ein anderes Bürschel im Kopf? Ich weiß, was ich will. Und damit ist gut. So, siehste, ich dachte, vielleicht hättest du das nicht wissen. Aber wenn du es weißt, na, dann ist ja gut. Da wirst du dich schon alleine rausfinden. Rose, bist du denn etwa krank? Krank? Wie denn? Halt krank, wie das eben so ist. Früher bist du doch eben anders gewesen. Ich bin doch nie krank. Na, ich sag's ja nie. Ich frag ja. Wir wollen doch nicht um uns rumtanzen. Du denkst doch nicht, dass ich's mit dir nie gut meine. Du hast noch mit meinem Kuddel gespielt. Ihr seid nebeneinander herangewachsen, bis Gott. Und er nahm mir mein einziges Kind. Das Beste wäre schon ins Wasser mit mir, wenn es so ist. Gott verzeih mir die Sünde. Wenn es so ist? Was? Du könntest dich vielleicht ein wenig deutlicher ausdrücken. Deine Mutter sagte einmal zu mir, meine Rose, das wird eine Kindermutter. Kannst du aber. Ihr Blut ist ein wenig gar zu heiß. Ich weiß ja nun nicht, es kann immer sein, dass er recht hat. Das ist gut, weiter frage ich dich jetzt nicht. Du bist jetzt nie mehr die und da hieß das gedoppelt behutsam sein. Ich will nicht wissen. Verlass dich auf mich. Mir sein überhaupt der Väter ganz gleichgültig. Ob's ein Landrat oder ein Landstreicher ist. Wir müssen die Kinder doch selber zur Welt bringen, dabei hilft uns doch keiner nicht. 3 Dinge muss man sich jetzt überlegen. Mit Vater, mit Augusten und manches noch. Dazu habe ich ja Zeit, ich will mal schlecht durchdenken. Wenigstens ist man noch zu was gut in der Welt. Ach nee, Frau Leutnant, tun Sie das nicht. Es geht nicht. Sie sollen sich nicht meiner annehmen. Ich hab's um Ihnen und niemand verdient. Deutlicher kann ich mich nie erklären. Sie sind ja so gut wie ein Engel, Frau Leutnant. Es geht aber nie. Ich kann sie eben nie annehmen. Adieu, Frau Leutnant. Bleib einmal noch. Ich kann dich also jetzt nicht von mir fortlassen. Wer weiß, was du noch für Geschichten machst. Nee, da können Sie ganz ruhig sein, Frau Flamm. Zum Letzten greife ich noch lange nicht. Im Notfall kann ich fürs Kind ja arbeiten. Der Himmel ist hoch und die Welt ist weit. Wenn's auf mich bloß ankäme und Vater nicht wäre und August täte nicht gar zu leid tun und ein Kind muss doch einmal einen Vater haben. Gut, sei du ein resolutes Ding. Du bist ja immer ein forsches Frauenvolk gewesen. Umso besser, wenn du einen Kopf oben behältst. Aber wenn ich dich recht verstanden habe, da kann ich dich gleich wieder nicht begreifen. Weshalb du dich gegen die Hochzeit sperrst. Was soll ich denn sagen? Ich weiß ja nicht. Ich will mich ja auch weiter künftig nicht sperren, bloß Streckmann. Oh, sei offen. Verstehst mich? Meinethalben geh jetzt nach Hause, meinetwegen. Komm morgen wieder. Hör du auf mich. Freu dich. Man soll sich freuen auf sein Kind. Das tu ich, weiß Gott wohl. Ich werd's auch schon durchsetzen. Bloß helfen kann mir dabei niemand nicht. Na, Mädel. Es ist doch ein Glück, was du hast. Für ein Weib gibt's kein Größeres. Halt du's feste. Es ist reichlich heiß heute. Man muss einmal ausruhen und trinken. Die Leute vom Flammschengut werden auch bald kommen und da hier an der Quelle trinken. Ja. Da drüben geht die Dreschmaschine schon 4 Stunden ununterbrochen. Jetzt? Wir arbeiten auch schon 4 Stunden. Aber es macht Friede, so am eigenen Grundstück. Da ist das Grashauen gar nicht gewähnt. Oh, du hast dich sehr proper, als du dich gehalten hast. Nee, Vater Bernd. Wie lange wird denn das gehen? Einen Tag. Einen zweiten klapp ich zusammen. Es ist eben mal ein Leiden mit mir. Wie spät ist denn? Nur 4 Uhr wird es sein. Ich wundere, wo Rose bleibt mit der Vesper. Aber sie wird ja gleich kommen. Gott sei Lob und Dank, dass nur alles gut ist mit Rose. Siehst du, August, ich hatte das gleich gesagt, Lasse. Das Mädel findet sich zurecht, nur ist sie zur Vernunft gekommen. Was dazu mal wohl in sie gefahren ist? Ob das mit Streckmann zusammenhing? Kann sein, kann auch nicht sein. Das weiß ich dann nicht. Man kann eben manchmal von der Nicht rauskriegen. Wenn ich einen Maschinist Streckmann sehe, kalt und heiß Luft muss da über den Rücken. Da verzeih mir schon Gott, da habe ich böse Gedanken. Ach, kümmere dich doch nicht um den. Na ja, gut. Wenn alles erst vorüber ist, da tue ich mich mit Rose in unsere 4 Wände einschließen. Und da will ich von der Welt nichts mehr wissen. Ach, da kommen auch schon die Leute vom Flammschen. Hier kennt man ihn auch, guck mal. Nun, da steht ich mir halt auch durch. Erst gibt der Grußmann. Erst kommen der Männer, nachher der Weibsbilder. Zum Auswinder bin ich. Meine Zunge leid wie ein Stickler Holz im Maule. Wasser. Ach, ihr habt's doch für alle genommen. Wasser ist gut, aber Bier wäre besser. Ein Gläsler Brandwein könnte jetzt sein. August, kannst du einen ausgeben? Er soll uns lieber zur Hochzeit einladen. Aber die kommen alle zur Hochzeit. Das soll ja auch Bale sein. Ich komm nie. Er gibt uns bloß Wasser zu saufen. Und Bäder und Singer oben nein. Wer weiß, vielleicht kommt gerade der Pfarrer und tut in die 10 Gebote abhören. Oder die 7 Bittergar. Prost, Vesper, Leute. Prost, Vesper. Du lässt ja Liebster verhungern, Rosla. Ach wo, Unk. Also leicht, der verhungert sich nie. Gell, August? Oh gut, füttern, Rosla. Suster, bleibt da Gott zu dir. Wo bleibst du denn so lange, Rose? Hä? Wir warten schon 1/2 Stunde. Lass er brummen, Mädel. Mach da nicht raus. Wer brummt denn, Gollischen? Wer soll denn hier brummen? August brummt doch im Leben nicht. Ihr seid ja auf einmal so also betulich miteinander. Geld? Wir waren uns schon immer einig, August. Was lacht ihr denn? Anderscher ist das nicht. Nee, nur hat ich mir da eingebildet. Ich kenn da mal als Fenstereinsteiger. Na, da trägst du den Knochen einem Schnupptichler hin. Oh jemals, der wegen versucht dich. Wer will das wissen? Alter wegen an dich, großer Markt. Erster sagt das, alter wegen an dich. Der alle Berndler versteht keinen Spaß. Sie sagt ja nicht weiter. Lass sie auch. Ich weiß, wie er noch Wirtschafter war. Da hatte die Weibsbilder nichts mehr zu lachen. Da wird mit 10 solcher fertig wie du. Großmog, da gab's nichts mit einem Kerl sich rumtreiber. Was treibt sich denn mit dem Kerl rum? Na ja, da müssen wir Maschinist Streckmann fragen. Frag dir doch meinetwegen der Herrgott selber. Hört was von dem Maschinisten Streckmann hier. Hier ist er, hier steht er. Wer will mit mir anbinden? Prost, Festballe mit zusammen. Wenn man vom Teufel redet, ist er schon da. Tag August. Tag Rosla. Tag Vater Bernd. Herr Jesus Christus, kennt ihr die Antworten? Los, der Leute geht's so gut. Seinen gibt's eben der Herr im Schlaf. Unseren schint sich und kannst du nicht bringen. Er will einer Schnaps. Hier, lass der Flasche mal in der Runde gehen. Mit Schnaps, da verdrängt man da Kummer. Jesus, Streckmann hat Kummer. Mehr wie genug. Mir ist also kotzerschlich zumut. Ich möchte was recht was Verwirrtes verrichten. Kleine Magd, soll ich mich zu dir legen? Ich schlag dir eine Wettstehen über einen Schadel. Das ist eben sei alles leidender hier. Es wird ein Schwarz vor Augen, er sitzt nicht mehr. und auf einmal liegt dabei ein Madel im Bett. Lach doch, ihr Kruppzeug. Bei mir, da gibt's nichts mehr zu lachen. August, das ist ein glücklicher Mann. Ob ich glücklich bin oder ich bin unglücklich, das geht keinen anderen im Leben was an. Was tue ich da denn? Da sei doch du umgänglich. Ich suche mir meinen Umgang woanders aus. Du brauchst mich nicht ansehen, Ruslav. Es ist abgemacht. Ich gehe. Ich will nicht dazwischen treten. Vor mir kannst du gehen, vor mir magst du bleiben. Komm, Vater, wir wollen an der Arbeit gehen. Das kostet anders Kraft wie Gebet, Bichlerleimer und der Mehlkleister durcheinander rieren. Und nur erst nach der Hochzeit. Das wird erst recht Kraft, Kuster. Ein Madel wie Rusler beansprucht was. Oje, ich hätte beinahe was gesagt. Ich gehe meiner Wege. Adieu, Vater Bernd. Adieu, August. Adieu, Rusler. Was ist denn, August? Spiel ihn nicht auf. Du hast Grund, mir dankbar zu sein. Los, reden, August. Kümmer dich nie. Vorwärts, Pelsen, das Elend pfeift. Oh. Na, komm doch, Leute. Sodom und Gomorra. Was hat bloß der Streckmann für einen Schwarze gehabt? Sag mal, Rose, verstehst du das? Nee, denn ich habe an was Besseres zu denken. Gell, August, wir haben für den Unsinn nicht Zeit. Komm, okay, nachher wegen Rieber zu uns. Ich muss waschen, biegeln und Knoblöcher machen. Wir kommen nach 7 zum Abendessen. Bist du mir gut, Rusler? Ich bin da gut. Rose, ich bin's. Herr Flamm, was tun Sie da hier? Rose. Ach nee, lassen Sie mich auch los, Herr Flamm. So, meinst du? Du meinst dazu, ich sollte dich loslassen, jetzt, wo ich dich endlich jetzt habe mal. Sieh mich einmal wieder richtig an. Auge in Auge. Ich weiß über alles Bescheid. Über alles. Ich habe mit Rendan Steckel gesprochen, wo ich nun geeinigt habe. Ich weiß auch, wann das Begräbnis ist. Donnerwetter, ja, der Hochzeit, wollte ich sagen. Ich darf also nicht mit Ihnen hier stehen, Herr Flamm. Du musst? So kalt vor der Türe setzen lässt man sich nicht. Rose. Habe ich da irgendetwas abzubitten? Sie haben mir nichts abzubitten, Herr Flamm. Nicht? Ist das ehrlich? Ja. Das freut mich wenigstens. So habe ich mir das auch immer gedacht. Man kann da doch an was Ganzes zurückdenken. Ach, Rose, das war eine schöne Zeit. Sie sollen gut sein zu Ihrer Frau, Herr Flamm. Ihre Frau ist ein Engel. Die hat mich gerettet. Ich bin immer gut zu der Frau. Wir stehen auf dem besten Fuß miteinander. Erzähl mir das mal genau. Wie ist das? Gerettet? Vor was hat sie dich denn gerettet? Naja, sie ist eben... Ich weiß weiter nicht. Wenn ich erst einmal verheiratet bin... Da können Sie mal die Frau Leutnant fragen. Vielleicht tut sie Ihnen sagen, was jetzt mit mir ist. Und nur adieu, Christoph. Lebt gesund. Rose, bleib noch einen Augenblick. Mädel, ich hab dich so gern gehabt. So ehrlich, ich kann's dir nicht sagen, wie gerne. Ach, Christoph, ich hab sie auch gern gehabt. Du warst ja von klein auf verliebt in mich. Wirst du noch manchmal dran denken? Und den alten, verdrehten Sinn der Flamme. Das wär ich. Wirst du denn manchmal zu uns kommen? Das geht nicht. Soll das nun der letzte Abschied sein, Rose? Auch Mutter willst du nicht mehr besuchen? Ich kann ja nicht mehr ins Gesicht sehen. Vielleicht auch später mal. Vielleicht hat man's dann doch noch mal überwunden. Adieu, Herr Flamm. Mädel, ich sag dir, wenn meine Frau nicht wäre, noch jetzt... Ich werde erst gar nicht fackeln, da macht ich sehr kurzen Prozess mit dir. Ja, wenn auch das Wörtel, wenn ich wär. Ohne August und Vater, wer weiß, was ich machte. Am liebsten pflege ich in alle Welt. Ich mit, Rose. Also, so wäre also das. Da kannst du mir halt noch einmal deine Hand geben. Siehst du? Was sein muss, muss einmal sein. Und da wollen wir halt jetzt auseinandergehen. Leb wohl. Rose. Rose? Das sage ich dir aber. Das geht nicht so. Einer ist so gut wie der andere. Ich lasse mir da auch nicht einen Laufpass geben. Was sagen Sie? Wer seien Sie denn überhaupt? Wer ich bin? Für einen Affen suchst du dir einen anderen aus. Was wollen Sie? Wer seien Sie? Was wollen Sie von mir? Einen Dreck will ich nicht. Brünnlinger so. Streckmann, ich rufe die ganze Welt zusammen, wenn Sie mir jetzt nicht von den Fersen gehen. Ach, es ist wohl nicht möglich. Was du nicht sagst. Weshalb warst du so hitzig auf mich? Ich hitzig auf dich. Du hast wohl vergessen. Schuft. Bin auch einer. Schubjag, Schuft. Was hast du jetzt noch, um mich rumzuschnuppern? Du bist mir nachgelaufen, dahin. Was? Bist in meine Wohnung gekommen und hast mir die Helle heiß gemacht. Und du? Nur was denn? Und du? Und du? Kostverächter bin ich halt nicht. Streckmann, du musst auch einmal sterben, dahin. Du musst einmal vor dem Richter stehen. Ich bin zu dir gelaufen in Himmelsangst. Ich hab dich um Himmels Willen gebettelt. Du sollst mir mit August den Weg freigeben. Und du sagst jetzt, ich werde dir nachgelaufen. Du hast an mir Verbrechen begangen. Der Herrgott wird dich bestrafen dafür. Da lassen wir schäbens drauf ankommen. Das willst du drauf ankommen lassen, Teufel? Da spuck ich dir ins Gesicht. Du hast mir geschworen, du wolltest nicht davon reden. Du hast mir heilig Eide geschworen. Und jetzt fängt die Hetzjagd von frischem an. Was willst du? Ich bin auch so gut wie Flamm. Und du sollst dich mit dem Ems auch nicht mehr einlassen. Ich spring in sein Bett, Kanaille, du. Das tät ich auch noch nicht kein Pfifferling angehen. Das wird sich herausstellen, wie das kommt. Du hast mir Gewalt angetan. Du hast mich verwehrt, hast mich niedergebrochen. Ich wollte zur Tür rauskommen. Da hast du den Riegel vorgelegt. Das ist ein Verbrechen. Ich bring's zur Anzeige. Was hast du meinem Mädel getan? Lass mich, Vater. Was du Rosland getan hast, will ich wissen, Streckmann. Nicht. Jetzt sagst du, was du ihr getan hast. Nicht, an Teufel habe ich ihr getan. Entweder du sagst Itze, was du ihr getan hast, oder? Oder? Na, was denn? Oder? Hm? Hey, weg! Antwort der Gurgel! Was hast du dem Mädel getan, Streckmann? Antwort! Das ist meine Antwort! August! Das habe ich getan! August! Auge ist im Raus. Mir tut's linke Auge also weh. Die Schweinerei wegen deinem Weibsbild da, die mit aller Welt da Gestecke hat. Oh. Was war das für ein Wort? Rose, bring Wasser. Rose, herrschte denn nicht? Du schläfst wohl, Rose. Er sagt, ja, was hieß denn das? Ich habe doch eine Puppe gekriegt zu Weihnachten. Nee, man kann das niemandem sagen. Es geht nie. Es lässt sich nie machen. Man sollte vielleicht doch eine Mutter haben. Demnach hätten Sie also noch 206 Mark und 30 Pfennig zu bekommen, Streckmann. Jawohl, Herr Flamm. Was war denn an der Maschine los? Einen Vormittag haben Sie doch feiern müssen. Ich hatte Termin auf dem Landgericht. War das in der Sache mit dem August Keil? Ja. Und außerdem hat mich doch Bernd verklagt. Ich soll doch die Tochter beleidigt haben. Hier sind also 206 Mark und 50. Bekäme ich noch 20 Pfennig. Jawohl. Adieu, Herr Flamm. Adieu, Streckmann. Sagen Sie mal, wie wird's denn nun werden mit Ihrer Geschichte? Da wird wohl nicht gar viel werden, Herr Flamm. Wieso? Man wird halt dran glauben müssen. Und das Auge war nicht mehr zu retten? Nee, es tut ihm leid und nur es ist nicht zu ändern. Schuld an dem Unglück bin ich nicht. Hauptsächlich tut mir das Mädel leid. Ja. Mir schlottert das Zeug auch am Leibe rum, so ist mir die Sache zu Herzen gegangen. Ich habe auch im Grunde mit August nicht. Mir ist eben's. Reden wir nicht gegenwärtig. Sie sollten doch mal zu Bernd rübergehen. Wenn Sie die Tochter beleidigt haben und auch gar nicht recht bei sich gewesen sind, so könnten Sie doch das Ganze einfach zurücknehmen. Das geht mich nicht an. Das ist seine Sache. Wenn er freilich wüsste, wonach das geht, da täte er wohl seine Klage zurücknehmen. Das müssten freilich ein anderer sagen, dass er dem Mädel keinen Dienst tut damit. Also ist. Adieu, Herr Flamm. Adieu. Wenn man so einem Kerl an die Gurgel könnte. Was brummelst du denn da wieder, Flamm? Hast du Ärger gehabt? Ja, danke, es geht. War das nicht Streckmann? Der schöne Streckmann. Das war der schöne Streckmann, jawohl. Wie steht's denn nur eigentlich damit? Habt ihr nie über Keil geredet? Ich weiß, ich hab anderes im Kopf. Ich tu die Geschichte nicht loslassen. Und wenn dir es vielleicht einmal mehr gelegen sein wird, dann möchte ich mich wirklich einmal mit dir aussprechen. Mit mir? Was geht mich denn Streckmann an? Ach, wenn nur Streckmann, nicht gerade. Aber doch der alte Bernd. Und, oh, Bernd Rose. Sieh mal, was das Mädel betrifft. Das ist eine bitter ernste Geschichte. Und wenn ihn ihr so an den Rollstuhl gefesselt wäre, ich wäre schon längst einmal beinahe gewesen. Blicken lassen tut sie sich nicht. Du? Bei der Rose? Man soll sich in fremde Sachen nicht einmischen. Man hat doch bloß Ärger und Undank davon. Weißt du denn, Flamm, was mit ihr los ist? Ja, nun. Ja, freilich. Was habt ihr nicht? Streckmann hat ihren Lebenswandel verdächtigt und das leid der alte Bernd eben nicht. Es ist freilich eine Dummheit, klagbar zu werden. Der Kosten trägt immer die Frau zuletzt. Ich habe ein paar Briefe an die Rose geschrieben und habe mir das Mädel herbestellt. Wahrhaftig. In ihrer Lage, Flamm. Die kann jetzt wahrhaftig nicht aus und nicht einwissen. Wieso? Weil Streckmann im Rechte ist. Was? Du musst dich deutlicher ausdrücken. Das Mädel hat mir Bekenntnis gemacht, vor langer Zeit schon. Und da ist er nun nicht bloß mehr der Rose Bernd, sondern es kommt noch ein zweites Wesen in Frage. Halt eben das, was unterwegs ist. Flamm, hast du verstanden? Verstehst du mich? Nee, nicht so ganz offen gestanden. Ich hab nämlich... Hier nämlich... Halt nämlich jetzt... Mir steigt jetzt manchmal das Blut so zu Kopf. Ich muss doch wohl Luft schöpfen. Es ist weiter nichts. Beunruhige dich nicht. Manchmal kommt so ein Gefühl über mich. So eine Angst. Ich weiß nicht, mit einem Male. Als wenn nirgendwas Festes mehr unter mir wäre. Und man sollte sich gleich das Genick abstürzen. Du redst ja seltsame Sachen daher. Du bist überhaupt in letzter Zeit sehr verändert. Unsinn, ich bin doch nie verändert. Ich will jetzt niemanden nicht sehen. Ich gehe in die Jagdkammer. Wer pochten? Herein. Ich bin's bloß, Frau Flamm. Ach, Sie sein's, Herr Keil. Sie können immer eintreten. Ich soll um Entschuldigung bitten, Frau Flamm. Guten Tag, Frau Flamm. Schönen Dank, Herr Keil. Meine Braut hat einen Termin auf dem Landgericht, sonst wäre sie selber gekommen. Vielleicht kommt sie aber am Abend noch. Es ist mir lieb, dass ich ihn wenigstens einmal zu sehen krieg. Wie geht's Ihnen denn übrigens? Setzen Sie sich. Na, Gottes Wege seien wunderbar. Und wie er ihn heimsucht, darf man ihn morden. Im Gegenteil, man soll sich freuen. Und sehen Sie, Frau Flamm, so geht mir beinahe jetzt. Mir ist recht. Umso besser, je schlimmer es kommt. Umso mehr wächst der Schatz in der Ewigkeit. Ich wünschte, Sie hätten recht, Herr Keil. Hat Rose denn meine Briefe gekriegt? Sie hat sie mir auch zu lesen gegeben. Und ich habe ihr ganz bestimmt gesagt, es ging nie. Sie müsste jetzt zu Ihnen gehen. Ja, ich muss Ihnen sagen, es wundert mich, Keil, dass sie nach all den letzten Geschichten noch nicht einmal zu mir gefunden hat. Dass man Anteil nimmt, das will sie ja doch. Und sie ist eben so scheu in der letzten Zeiten. Und Frau Flamm, wenn ich was sagen darf, Sie sollten ihr das nie übel nehmen. Erstlich hat sie immer mit mir zu tun, weil ich doch so eine Pflege bedurfte mit meinem Auge. Und sie hat sich an Gottes Lohn um mich verdient. Und dann, seit sie der Streckmann also grässlich beschimpft hat, da wagt sie sich kaum aus der Stube raus. Ich nehm's ja auch weiter nicht übel, Keil. Wie geht's ihr denn sonst? Was treibt sie denn so? Oh je, nee, das ist... Naja, was sag ich denn da gleich? Wie sie heute um 11 aufs Gericht sollte. Man konnte fast Angst kriegen. Erst wollte sie überhaupt nicht gehen, dann meint sie, dass sie mich wollte mitnehmen, auf der letzte war sie dann fort. Manchmal hat sie geflennt den ganzen Tag. Man macht sich natürlich seine Gedanken. Hassen wir welche? Also allerhand. Wir seien ja hier unter uns, Herr Keil. Warum sollen wir nicht einmal deutlich reden? Hm? Ist Ihnen das nie durch den Kopf gegangen? Ich meine, mit Streckmann die Geschichte? Ihnen oder dann Vater Bernd vielleicht? Dass daran könnte was Wahres sein? Ich mache mir darüber keine Gedanken. Das ist recht. Ja, das tadel ich durchaus weiter nicht. Man kann manchmal wirklich nichts Besseres tun, als wie ein Strauß ein Kopf in den Sand stecken. Wie ein Vater aber gehört sich das nicht. Nun, Frau Flamm, was den alten Bernd anbetrifft, also himmelweit ist er von solchen Gedanken, dass da irgendwas könnte nie richtig sein. Der ließ sich dafür beide Hände abhacken. Der Leutnant Flamm ist ja auch bei ihm gewesen und hat ihn wohl von der Klage abbringen. Wer ist bei ihm gewesen? Der Herr Leutnant. Mein Mann? Ja, wie er die Vorladung hatte bekommen. Der alte Bernd? Nee, der Herr Leutnant Flamm. Ist denn mein Mann auch vernommen worden? Was hat denn der mit der Sache zu tun? Er ist auch vernommen worden, jawohl. So. Ja, das ist mal ganz neu. Davon wusste ich nicht. Nee. Nee, August. Da gehen Sie auch nach Hause jetzt. Ich bin jetzt ein bisschen, ich weiß nicht wie. Am besonderen Rat kann ich Ihnen so nicht mehr geben. Gehen Sie nach Hause. Mir ist was sehr in die Glieder gefahren. Gehen Sie nach Hause und tun Sie es abwarten. Wenn Sie aber das Mädel lieb haben da hier, da sehen Sie auf mich. Ich kann ein Lied singen. Wenn einmal ein Mensch so geartet ist, ob's nur ein Mann ist, dem der Weiber nachlaufen, oder es kann nur meinetwegen ein Weibsbild sein, dem der Männer wie Narsch auf den Hacken liegen, da heißt's dulden. Dulden. Ich hab 12 Jahre so gelebt. Adje. Das kann ich halt nimmer mehr glauben, Frau Flamm. Der Himmel muss eben gnädig sein. Adje, Herr Keil. Meine Ergebung, Frau Flamm. Du pfeifst eben auf alles, Flamm. Das hätte ich dir doch nicht zugetraut. Was? Ihr macht euch das eben das Leichte, ihr Männer. Was soll nur werden? Das weiß ich nicht. Ich will jetzt einmal vollständig ruhig bleiben. Ich will mal erzählen, wie das kam. Vielleicht kannst du mich da etwas milder beurteilen. Gerade so ein Mädel die Zukunft zerstören. Wo man alle Verantwortung hat. Wo man sie hat ins Haus gezogen. Wo sie haben ein blindes Vertrauen gehabt. Oh nee! Sie ist zum in der Erde sinken. Als hätte man es rein heimlich drauf angelegt. Bist du fertig? Noch lange nicht. Na, da kann ich ja noch ein bisschen warten. Der Berndrose ist in der Küche draußen und lässt fragen, ob sie hereinkommen kann. Komm, Mädel, schieb mich. Fass mal an. Kannst mich helfen, beiseite drücken? Irgendwo wird wohl für mich in der Kammer noch sein. Ich bin hier im Wege. Danach kannst du ja reinrufen. Das Mädel soll warten, einen Augenblick. Mutter, du musst mit ihr reden, Wart. So darfst du nicht von der Schwelle gehen. Ich kann ja die Schuhe nicht putzen, Flamm. Das sollst du auch nicht. Davon ist nicht die Rede. Aber du hast sie herbestellt. Du kannst dich so nicht verändern plötzlich. Was hast du vorher zu mir gesagt? So ist das Mädel zugrunde gerichtet. Und wenn das Mädel zugrunde geht, für so eine Kanaille hältst du mich nicht, dass ich dann noch möchte mein Leben fristen. Entweder oder. Vergiss das nicht. Alles gut. Meinetwegen. Ich spreche mit ihr. Aber nicht um deinetwillen, sondern weil es richtig ist. Sie will nicht warten. Schick sie rein. Verständig, Mutter. Auf Ehrenwort. Du brauchst nie geben. Da brauchst nie brechen. Guten Tag, Madame. Guten Tag. Na, Rose? Ich hab dich hergebeten. Was wir damals miteinander gesprochen haben, das wird dir wohl noch in Erinnerung sein. Inzwischen hat sich ja manches geändert. Heute ist mir oh manches klar geworden. Damals dein sonderbares Verhalten und dass du von mir keine Hilfe wolltest annehmen. Wie du aber selber willst durchkommen, das sehe ich nicht. August war eben hier bei mir. Wenn ich wie du gewesen wäre, Mädel. Ich hätt's längst gewagt und ihm die Wahrheit gesagt. Ach, das wär längst ins Reine gebracht, wenn so ein Verbrecher und Schurke da hier war so ein Liegner wie Streckmann ist. Nee, Mädel, da begreife ich dich jetzt ja nicht. Wie kannst du bloß sagen, der Mann tut liegen? Man sieht dir's doch schon von außen an. Er liegt, ich weiß eben nicht anders. In welcher Art? Liegt er denn aber da? In jeder Art und in jeder Richtung. Du scheinst mir nicht ganz bei der Sache zu sein. Besinn dich ja wegen. Erstlich hast du mir alles ja hinlänglich gestanden und außerdem weiß ich jetzt mehr als das. Auch das, was du mir verschwiegen hast. Und wenn sie mich totschlagen, ich weiß weiter nicht. So. Ach. Das seien deine Sprünge jetzt. Hoffentlich, wenn du vernommen worden bist, hast du wegen weniger Konfuse gesprochen. Da habe ich auch das Gleiche gesagt. Mädel, ach so schwindelt man doch vom Richter nicht. Du hast zwar an mir nicht zum Besten gehandelt, das kann keiner weiter behaupten, der hier. Jedennoch, auch wenn Vater sollte der Hand von dir abziehen und August vielleicht seiner Wege gehen, für dich und auch für dein Kind wird gesorgt sein. Ich weiß halt nicht, was Sie meinen, Madame. Na, Mädel, da sag ich dir so verkoppt drauf. Wenn du das nie weißt und vergessen hast, da hast du ganz einfach ein böses Gewissen. Da hast du noch andere Sachen gebahnt. Und wenn du noch ein Geheimnis hast, so hängt das mit nem Spiel mit dem Streckmann zusammen. So ist das der Kerl, der dich unglücklich macht. Nee, wie können Sie denn an sowas denken, Madame? Mit Streckmann habe ich nicht. Der Lump hat's Blaue vom Himmel gelogen. Was hat er gelogen? Hat er's beschworen? Ob er's schwert oder nicht, mir ist das gleichgültig. Hast du Ohrmissen schweren? Das weiß ich nicht. Man ist doch kein schlechter Mensch da hier. Sonst hätte ich ja ein Verbrechen begangen. Das August sein Auge hat verloren, das habe ich nicht angestift. Sonst müsste er mich ja anspeien da hier. Nur hält man immer einen Arm in die Hehe. Man will immer was aus dem Feuer retten. Da brechen sie ihm alle Knochen entzwei. Wer zerbricht dir die Knochen? Im Gegenteil. Wir wollen dich ja retten. Das ist jetzt zu spät, das geht jetzt nicht mehr. Was heißt das? Nichts, ich kann nicht mehr warten. Adieu. Ich will meiner Wege gehen. Hier bleiben. Nicht von der Stelle gerührt. Ich habe an der Tiere alles gehört. Und jetzt will ich die ganze Wahrheit wissen. Ich sag ja die Wahrheit. Mit Streckmann die. Es ist nichts zwischen uns gewesen, da liegt. Sagt er, dass zwischen euch was gewesen ist? Ich sag weiter nicht, dass das da liegt. Hat er die Liege beschworen? Nun, von der Sache weiß ich nur klipp und klar, dass er mich nur auch ganz und gar nicht mehr angeht. Ich lache drüber. Hast du denn alles ganz abgeleugnet, Rose? Ich habe natürlich die Wahrheit gesagt. Und Streckmann liegt auch nicht in solchen Momenten. Auf meiner steht Zuchthaus, da liegt einer nicht. Mädel, hast du denn gar keine Ahnung davon, was du damit getan und begangen hast? Ich habe mich geschämt. Aber Rose... Schade für jedes Wort. Weshalb hättest du einen Richter angelogen? Und mich? Und Mutter? Und Augusta hier? Weshalb hast du uns alle miteinander beschwindelt? Und wahrscheinlich auch Streckmann zu guter Letzt. Und mit wem du sonst noch dein Gesteck hast? Ja, du hast da dreiherzig Gesichter. Aber dennoch, du hast dich mit Recht geschämt. Er hat mich verfolgt und gehetzt wie ein Hund. Nur was denn? Ihr Weiber macht uns zu Hunden. Heute der und morgen der. Tut ihr, was ihr wollt jetzt. Macht, was ihr wollt. Wenn ich noch einen Finger rühre in der Sache, da suche ich mir selber einen Strick da hier und hau mir den um meine Eselsohren, bis ich die Hand vor den Augen nicht mehr sehe. Gott verzeih mir's. Ich kann nicht anders. Das bleibt dabei, Rose, was ich gesagt habe. Es wird immer gesorgt sein für euch zwei. Ich habe mich geschämt. Ich habe mich geschämt. Rose. Da möchte man einen Engel im Himmel bitten. Bernd? Bernd? Scheint bei euch kein Mensch nicht der Himmel zu sein, Rose. Ich bin ja jetzt der Himmel. Ihr könnt jetzt gehen, Kleinert. So kann ich dich jetzt nie alleine lassen. Weshalb denn nie? Mir fehlt ja nicht. Das glaub auch gar andere, dass dir nicht fehlt. Das ist weiter nicht. Du lagst ja halb tot da hier hing er weiter. Du hast dich ja wie ein Wurm gekrümmt. Ich muss Feier aufzünden. Sie werden gleich kommen zum Abendbrot. Du gehörst als Bette. Kleinert, geht eurer Wege. Geht. Wenn Vater August, wir dürfen nicht wissen. Rose, bist du's? Wo bist du den ganzen Tag gewesen? Mir hat geträumt, ich war auf dem Gericht. Nee. Sie war wirklich auf dem Gerichte. Pass er wegen Uff auf die Schwester, Martler. Zumindest na so lange, bis Vater kommt. Martel sind Feier auf. Wo ist denn Vater? Auf Augustens Land. Und August? Das weiß ich nicht, wo er ist. Aber heute noch nicht auf dem Felde draußen. Soll ich etwa was bestellen? Irgendwo? Wo denn? Beim Totengräber vielleicht? Na, adieu. Adieu. Was hat's denn mit dir? Nichte. Bring meinen Topf und Kartoffeln. Nee, Rusla, ich ängst mich. Wie siehst du auch aus? Wie seh ich denn aus? Nee, Jesus. Wünschst du da lieber einen frühzeitigen Tod? Denn sie ist ja, wenn einer auch zeitlich stirbt, da ist er doch, heißt's ja, in der Ruhe. Dir ist wohl was passiert? Martel, du darfst Vater nicht sagen, dass ich hier bin. Gell, Martel, gell, das versprichst du mir. Ich ängst mich ja so, Rusla. Ängst ich dich auch nie. Ich will ein wenig nur in die Kammer gehen. Ich will mich auch ein bisschen hinlegen. Es wird doch nicht Bieses sein. Nicht Gefährliches, meine ich. Das glaube ich nicht. Man ist halt zu sehr in der Welt verlassen. Man ist einmal zu sehr alleine da hier. Na, Martel. Ist Rode nicht da? Sie ist noch nie da, Vater. Was, ist sie noch nicht vom Gericht zurück? Das ist ja nicht möglich. Es ist ja bald der 8. War August nicht hier? Noch nie. Oh, noch nie. Na, da wird sie vielleicht ein paar Augusten sein. Hast du die große Wolke gesehen, Martel? So gegen 6 vom Streitberge her. Ja, Vater. War ganz finster geworden. Es wird einmal noch viel finsterer werden. Zünd mir einmal die Tischlampe an und leg mir die Heilige Schrift zurecht. Hauptsache ist, in Bereitschaft sein. Martel, denkst du auch immer ans ewige Leben? Ist Rusla nie hier? Nee, August. Ich dachte, ihr werdet miteinander sein. Warte, da geh ja mal in die Küche jetzt. Ich hab was mit Vater zu sprechen. Vater, ihr müsst eure Klage zurücknehmen. Alles August, das kann ich nicht. Es ist nicht christlich. Ihr müsst sie zurücknehmen. Ich glaube nicht, dass es nicht christlich ist. Denn warum? Das bleibt eine Rücklosigkeit, also am Mädel die Ehre abschneiden. Das ist ein Verbrechen, das Strafe verdient. Vater Bernd, ihr seid in der Sache zu hitzig gewesen. Das beansprucht mein Weib, das im Grabe liegt. Und meine Ehre beansprucht das, meine Hausehre und meines Mädels Ehre. Und auch deine Ehre zu guter Letzt. Vater Bernd, wie soll ich da auch anfangen, wenn ihr gar so unversehentlich seid? Man soll aber seine Ehre nicht suchen, sondern Gottes Ehre und sonst keine nicht. In der Sache ist das ein ganz anderes Ding. Da ist Weibesehre auch Gottesehre. Oder hast du dir mit dem Martel was vorzuwerfen? In der Sache, da kennt er mich wohl, Vater Bernd. Na also, da soll die Gerechtigkeit auch ihren Gang gehen. Na, wenn man auch wüsste, wo Rusla ist. Ich bin ihr entgegengelaufen. Aber ich habe nicht nie gesehen und gehört von ihr. Stattdessen habe ich ihr Streckmann begegnet. Das muss nicht dem Teufel begegnet sein. Ach, Vater. Der Mann hat auch ein Weib und ein Kind. Was können denn die für dessen seine Sünden? Was hab ich davon, dass er sitzen muss? Wenn einer bereit, mehr will ich nicht. Der schlechte Kerl und Bräun. Aje. Hast du mit ihm gesprochen? Er ließ ihn nach. Er lief neben mir her und tat in mich hineinsprechen. Zuletzt tat er mir leid. Ich konnte nie anders. Du hast ihn geantwortet. Was sagt er denn? Er sagt, ihr sollt die Klage zurücknehmen. Lieber wollte ich da Salz und Kartoffeln essen. Vater Bernd, Gottes Wege sind wunderbar. Er kann ihm täglich Prüfungen schicken. Selbstgerecht darf er mal der Mensch nie sein. Ich kann es euch nie länger ersparen, Vater. Unsere Rosel war auch nur ein Menschenkind. Wie meinst du das? Vater, fragt weiter nie. Ich glaube, ich habe ihn nicht richtig verstanden. Nee, August, lass du dir nie etwa von Streikmann was aufbinden. Dem Streikmann ist jetzt jedes Mittelrecht, er sitzt einer Falle, es kommt ein Heim. Nur will er sich, irgendwie will er sich da rausschwindeln. Und da bringt er dich gegen das Mädel auf. So haben dich dem Mädel sowieso niemals vergönnt. Deswegen. Ich werde die Rose nicht nachschmeißen. Wir sind ja bis jetzt auch so satt geworden. Wenn du aber von mir was willst hören, dann leg ich dir hier meine Hand als Feier. Herr Flamm hat aber an Eid geschworen. 10 Eide von mir, 20 Eide von mir, da hat er falsche Eide geschworen. Sich zeitlich und ewig zugrunde gerichtet. Vater Bernd. Jetzt warte mal eine Sekunde, ja? Wie du weiter ihr Wort zu der Sache rätst. Wenn das richtig ist, was du sagst, wenn das richtig ist, da gehe ich jetzt zum Herrn Pastor Neber, wenn bloß ein Funke wahr ist, und spreche. Herr Pastor, so und so, ich kann nicht mehr Kirchenvorsteher sein, ich kann die Missionskasse nicht mehr verwalten. Adieu. Und dann sieht mich kein Mensch hier nicht mehr. Ich habe auch denselben Gedanken gehabt. Ich will auch Haus und Land wieder verkaufen. Man kann ja vielleicht woanders sehen. Haus und Land willst du verkaufen, August? Ja, woher kommt denn das alles auf einmal, Louis? Ist denn die Welt verrückt geworden? Oder steht gar der jüngste Tag vor der Türe? Jetzt Antwort, August. Mehr will ich nicht wissen. Antwort auf Seelenseligkeit. Wieso ist, Vater Bernd? Ich verlasse nicht. Das magst du haben, wie du willst, Louis. Das geht mich nicht an. Das brauche ich nicht zu wissen, ob ein Mann so ein Mensch als ein Haus mag haben. Ich nicht. Denn auch so ein Mann bin ich nicht. Nun also? Ich kann weiter nicht mehr sagen, als dass mal irgendwie was muss mit der gewesen sein. Ne? Ob das nur mit Flamm oder ob das mit Streckmann ist. Na, da wäre ich auch jetzt gleich zum Herrn Pastor gehen. Mir ist, als hätte ich die Krätze am Leibe. Guten Abend miteinander. Guten Abend! Schönen Dank. Mögt ihr mich ja nicht? Da gehe ich wieder. Wo willst du nur hin? Wo bist du gewesen? Wer viel frickt, der da fährt viel. Manchmal mehr als ein lieb ist. Was hat's denn mit dir, Vater? Und August, was hat's denn mit dir? Du hättest Grund, August, wirklich. Du kennst mich verachten, jawohl, das kennst du. Das bestreite ich nicht. Ich verachte niemanden hier in der Welt. Ich aber. Alle. Alle miteinander. Das ist mir dunkel, was du da rätst. Es ist dunkel. Jawohl, ich geb's zu, es ist dunkel. Und reißende Tiere hört man schreien. Herr Nord aber auf einmal. Herr Nord wird's helle. Da kann ich spüren, wie die Helle brennt. Nicht hören. Nicht sehen. Tot möchte man sein. Vater, ich lebe. Das ist was. Das ist was. Ich dächte, Vater, Sie müssten das sehen. Als ist eine Welt da, seien Sie versunken. Oh, jes. Ein kleinen Kämmerler lebt ihr miteinander. Ihr wisst nie, was außen geschieht. Ich weiß. In Krämpfen habe ich's gelernt. Da ist, ich weiß nie, alles von mir gewichen. Und da stand ich draußen und nischt mehr war unter und über mir. Da seid ihr die rennsten kleinen Kinder dagegen. Rose, wenn's wahr ist, was Streckmann sagt, da hättest du ja falsche Eide geschworen. Aus Liegen und Trägen besteht die Welt. Herrgott, meine Zuflucht hier und hier. Also nimmst du's falsche Eide schwören? Das ist gar nicht stimmt. Was soll denn das sein? Da liegt was. Das ist was. Das liegt bei der Weide. Das ist was. Das andere fährt mich nie. Da habe ich wohl in die Sterne gesehen. Da habe ich wohl geschrien und gerufen. Kein himmlischer Vater hat sich gerührt. Du lässt das deinen himmlischen Vater durch. Ist das so weit? Da kenne ich dich nicht. So weit ist. Und ihr kennt mich auch, Vater. Ihr habt mich ja auf den Knien gewiegt und ich habe euch ja auch manchmal beigestanden. Jetzt ist halt was über uns alle gekommen. Man hat sich dagegen gewehrt und gewehrt. Rosler, ich verlasse dich nicht. Wir seien alle miteinander, seien wir Sünder. Aber wir seien wie von denen. Ich nicht. Ich kann ein Pharisäer nicht machen. Mal guck mal, was will ich halt zu dir? Ich bin doch kein Richter. Unser Heiland im Himmel hat ohne gerichtet. Sie haben sie an mich wie die Kletten gehangen. Alle Männer waren hinter mir her. Ich habe mich versteckt, ich habe mich gefürchtet. Ich habe solche Angst vor den Männern gehabt. Es half nicht. Es wurde immer schlimmer da hier. Hernach bin ich von Schlinge zu Schlinge getreten, dass ich bin gar nicht mehr zur Besinnung gekommen. Du hast früher die strengste Meinung gehabt. Jetzt rätst du von Schlingen. Jetzt weiß ich Bescheid. Mal guck mal, was will ich halt zu dir, Rosel? Ich verkauf mein Land, wir ziehen in die Welt. Wir werden miteinander auskommen haben. Jetzt sind wir vielleicht erst reif dazu. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Warum bin ich denn erst heimgekrungen? Warum bin ich denn nicht bei meinem Kindl geblieben? Bei wem geblieben? August. Mit mir ist aus. Erst hat es irgendwie rasend im Körper gebrannt. Hernach wird man nein an den Taumel geschmissen. Hernach kam eine Hoffnung. Da ist man gerannt wie eine Katzenmutter das Kitschel im Maul. Nun haben uns die Hunde abgejagt. Verstehst du aber was, August? Nee, von dem nicht. Weißt du, wie mir jetzt zumute ist? Das tut sich auch immer Aufreißer. Immer Abgrund und am anderen. Was wird man auch hier noch müssen hören? Ein Fluch werdet ihr müssen hören. Dich sehe ich, dich treffe ich am jüngsten Gericht. Du stehst mir Rede, du sollst mir antworten. Wen meinst du denn, Rosler? Wer's ist, der weiß. Wie ist denn das über dich gekommen? Das weiß ich nicht. Hätte mich auch früher danach gefragt. Vielleicht heute kann ich's nie wissen. Es hat ein Kehmensch nie genug lieb gehabt. Wer weiß, welche Liebe stärker ist, ob nur die Glückliche oder der Unglückliche. Ich bin stark gewesen. Nur bin ich schwach. Jetzt bin ich am Ende. Wer ist da? Sie, Wachtmeister. Ich habe eine Zustellung. Ich möchte mal Ihre Tochter sprechen. Meine älteste Tochter? Ja, die Rose. Das dort ist sie. Es ist was zu unterschreiben hier. Rose, du sollst hier was unterschreiben. da gibt's nichts zu lachen, Fräulein. Bitte. Sie können noch einen Augenblick bleiben, Herr Gendarm. Na, weshalb denn? Ich hab mein Kind erwürgt. Was sagst du, um Himmels Willen? Es wird wegen der Streckmann-Sache sein. Streckmann, der hat mein Kind erwürgt. Sie haben doch überhaupt kein Kind. Was? Hätte ich sonst können mit den Händen erwürgen? Ich hab mein Kind mit den Händen erwürgt. Sollte nie leben. Ich wollte nie. Sollte nie meine Martha da leiden. Sollte dort bleiben, wo es hingehört. Rose, du weißt wohl nie, was du sprichst da hier. Ihr wisst eben nicht. Ihr seht eben nicht. Ihr habt nichts gesehen mit offenen Augen. Er kann hinter die große Weide sehen. Hinten am Pfarrfelde draußen am Teich. Da kann er das Dingelchen sehen. Also was Furchtbares hättest du getan. Also was Unsägliches hättest du verbrochen. Das Beste ist, sie kommt mit aufs Amt. Da kann sie ein freies Geständnis ablegen. Wenn das nie bloß Fantasien sind, dann wird ihr das sehr zugute kommen. Das seien keine Fantasien, Herr Wachtmeister. Das Mädel. Was muss die gelitten haben? Rose Berndt, ein Schauspiel von Gerhard Hauptmann, für den Funk bearbeitet von Otto Heinrich Kühner. Die Rollen und ihre Sprecher waren Rose Berndt, Solveig Thomas, Vater Berndt, Herbert A.E. Böhme, Christoph Lamm, Erwin Linder, seine Frau, Marianne Hoppe, Arthur Streckmann, Bruno Dalanski, August Keil, Hans-Helmut Dicko, Martel, Ingeborg Schubert. Ferner wirkten mit Lilo Bruns, Elfi Heilig, Adele Lindemer, Uta Rücker, Karl Eberhardt, Hans Grützmann, Günter Gube, Ulrich Matschos und Peter-Tim Schaufuß. Ton und Schnitt Walter Joost und Monika Zell. Regie Gustav Burmeister.